Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Entscheidung über Sanierungsarbeiten an der Weserbrücke vertagt, Inge Bast-Kämmerer kandidiert in Marklohe und Liebenau holt 9. Saisonsieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Entscheidung über die Verschiebung der Sanierungsarbeiten an der Wesertorbrücke um 9 Jahre ist von der Politik einstimmig vertagt worden. Aufgrund von Abplatzungen an und Rissen in den Fahrbahnbetonplatten bestehe noch Beratungsbedarf. So stehe unter anderem im Jahr 2018 die nächste Prüfung an. Sollten sich weitere Schäden abzeichnen, werde die Stadt umgehend reagieren. Die Vertagung des Beschlussvorschlages hat zunächst keine Folgen. Geld für die Sanierung der Wesertorbrücke ist im aktuellen Haushalt der Stadt nicht eingeplant. Am 6. März wählt die Samtgemeinde Marklohe einen neuen Bürgermeister. Eine der 2 Kandidaten ist Dr. Inge Bast-Kämmerer. Die gebürtige Rheinländerin wohnt seit 1998 in der Samtgemeinde und ist selbstständige Diplomchemikerin. Im Interview erläuterte sie die Beweggründe ihrer Kandidatur. Ich habe in der Presse die Abwahl des Herrn Friemelt verfolgt. Ich habe das Auswahlverfahren des neuen potenziellen Samtgemeinde-Bürgermeister-Kandidaten verfolgt und es hat mich alles nicht wirklich zufrieden gemacht. Irgendwann ist das Fass dann zum Überlaufen gekommen und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich glaube, das kann ich besser machen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knörich macht auf den Wettbewerb Internet der Dinge aufmerksam. Schüler der 9. bis 13. Jahrgangsstufe sollen sich mit der zunehmenden Vernetzung von virtueller und realer Welt beschäftigen. Insbesondere sollen sie sich mit den Chancen und Risiken der damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen, so der Bundestagsabgeordnete. Einsendeschluss ist der 21. März. Die Anmeldung muss durch die Schule erfolgen. Der Hauptpreis ist eine Klassenfahrt nach Berlin. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau konnte am Samstagabend den 9. Saisonsieg der laufenden Handball-Verbandsliga-Saison verbuchen. Gegen die abstiegsbedrohte HSG Schaumburg Nord 2 gab es einen 40:29 Heimerfolg. Die Grundsteine wurden bereits in der ersten Halbzeit gelegt, weiß Trainer Carsten Thomas. Wir haben in der ersten Halbzeit nach einer kurzen, schwachen Anfangsphase, wo der Gegner dann 6-4 führte, haben wir es dann aber wirklich gut gespielt in der ersten Halbzeit, dass wir zur Halbzeit schon mit 9 Toren geführt haben und das dann auch ganz hier nach Hause gespielt. Liebenau klettert einen Platz nach oben, ist nun Tabellenfünfter. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.